Es spricht euer Diener Dr. Javier Palacios Elorio, Roe, Pastor der Gemeinde Hanabe Shalom, Friede und Freude in Tehuacán, Puebla, Mexiko. Wir laden euch ein, unsere Homepage www.gozoepac.mx zu besuchen. Dort könnt ihr Audios, Videos und Notizen gratis runterladen, kopieren und in Vertrauen sie weiterschenken. Wir machen kein Geschäft aus Elohims, Gottes Wort. Das heutige Thema heißt Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit, Yahshua HaMashiach und seine Torah. Liebe Achim, liebe Geschwister, immer wieder wird auf der ganzen Welt gesagt, er hat die Wahrheit, aber er auch und jener auch. Also, alle behaupten, die Wahrheit zu haben und alle sind Geschwister. Nein, das ist Ökumenismus und das ist satanisch. Ich sage es mit der Autorität, die Yahshua HaMashiach mir gab, in dem Beshem Gadol von Yahshua HaMashiach. Es gibt nur eine Wahrheit, Yahshua HaMashiach und seine Tora. Wir gehen zu Johannes 14, Vers 6. Yahshua lehrte seine Jünger. Wir sind jetzt seine Jünger. Und Gottes Wort sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Meine Lieben, es ist sehr wichtig, dass ihr dieses Teil der Predigt gut versteht. Und vor allem, dass du dich verpflichtest, jenen zu leben. Aber wie? In Wahrheit. Wir werden andere Themen lernen, die sich auf dieses Thema stützen. Wir gehen zu Sprüche 13, Vers 5. Bevor wir den Vers lesen, möchte ich wiederholen, dass ich das Thema öffnet habe, dass es nur eine Wahrheit gibt, Yahshua HaMashiach und seine Torah. Alle Religionen sind falsch. Nur die Bibel hat Autorität. Viele Religionen sagen, ja, die Bibel ist die Wahrheit. Wir befolgen sie. Es kann sein, dass sie dies tun, aber die Leute gehorchen nicht. Sie nehmen die Gebote weg und fügen welche hinzu, wie es ihnen gefällt. In Sprüche 13, Vers 5 steht, der Gerecht ist der Lügefeind, aber der Gottlose handelt schimpflich und schändlich. Also, wir sind durch das gesegnete Blut des Messias gerechtfertigt. Also, benehmt euch als Gerechte. Seid ihr gerecht in allen euren Handlungen? In der originalen hebräischen Bibel steht, der Gerechte entferne sich vor der Lüge. Meine lieben Achim, Achayot, ihr könnt sagen, na gut, das Thema ist sehr schön, aber seid ihr wirklich in der Wahrheit? Seid ihr in Yahshua? Wir werden das Thema aufschlüsseln und es sei der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, der uns an diesem schönen Schabbat lehrt. Als nächsten Punkt, wie können wir wissen, ob wir zum Rest Israel gehören oder wie wir nicht dazu gehören? Bitte passt gut auf das, was ich lehren werde. Jede Sekte, jede Religion sagt, wir sind der Rest Israels. Habt ihr das gehört? Ich habe selbst gehört. Die Zeugen Jehovas sagen, wir sind der Rest. Die christliche universelle Kirche sagt, wir sind der Rest. Die wiederhergestellte Kirche von weiß ich nicht was sagt, wir sind der Rest. Also, wer ist wirklich der Rest? Nummer 1, Israel. Nur Israel. Und Nummer 2 ist die Eigenschaft, die wir kennen müssen, ob jemand zum Rest Israel gehört. Wir leben in der letzten Zeit und das sollten wir wissen, Yahshua HaMashiach kommt bald. Eine Eigenschaft des Rest Israels ist, dass der Rest immer die Wahrheit spricht. Wenn jemand ständig lügt, gehört man nicht zum Rest. Man kann Israelit sein, aber ein Teil Israels sein, aber nicht vom Rest. Vergesst nicht, dass die Gemeindemitglieder in dieser Kehila, in dieser Gemeinde, immer wieder mit ihren Sünden konfrontiert werden. Es fängt mit den Pastoren an. Wir müssen wissen, ob wir auf dem richtigen Weg sind und ob wir nur die Wahrheit sagen oder sprechen. Die Wahrheit ist Yahshua HaMashiach. Wenn wir die Wahrheit nicht erleben, dann sind wir Lügner. Eine Person, die sich nicht von der Lüge entfernt, gehört nicht zum Rest, auch wenn sie Israelit ist. Sie kommt immer zum Dienen zu spät und sagt viele Lügen. Also, um erlöst werden zu können, sollte man sich von der Lüge entfernen. Wir gehen zu Zephania 3, Vers 13. Und diese übrig gebliebenen werden nicht Böses tun, noch Lüge reden, und man wird in ihrem Mund keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. Halleluja! Ich werde wieder die Idee wieder aufnehmen. Es gibt nur eine Wahrheit, Yahshua HaMashiach und seine Tora. Er ist die lebendige Tora. Als zweitens lesen wir in Sprüche 12, Vers 5. In der originalen hebräischen Bibel, in Sprüche 12, 5 steht, dass man sich von der Falschheit entfernen sollte. Danach stelle ich die Frage, wie kann man wissen, ob man zum Rest gehört? Da ich gesagt habe, dass alle Sekten behaupten, der Rest zu sein, ich habe gesagt, dass man zu Israel gehören sollte, kein Lügner sein, und man sollte nur die Wahrheit sprechen. Man kann zum Volk Israel gehören, aber man lügt und als Konsequenz gehört man nicht zum Rest Israels und man kann nicht erlöst werden. Diese Person kann den Schabbat, die Festtage, alle Bünde, auch den Bund Abrahams, den Yahweh Abraham gab, die Brit Mila, halten. Aber er lügt weiter, gehört er nicht zum Rest, auch wenn er Israelit ist und alle Bünde hält. Wir werden schreckliche Zeiten erleben und alle More, Lehrer der Torah, sagen auf der Welt den Gemeindenmitglieder, sie müssen sich vorbereiten, um zum Rest zu gehören. Der Rest soll nur Wahrheit reden und keine Lüge soll aus seinem Mund kommen. In Offenbarung, Hizkalut 14, Vers 5, wird von den 144.000 Versiegelten geschrieben. Wir gehen zur Offenbarung, 14, Vers 5. Halleluja! Also, nicht nur die 144.000 Versiegelten aus dem 12 Stämme ist als Rest zu betrachten, sondern auch einige große Anzahl der Gläubigen aus den Heiden, die wegen ihren Glauben an Yahshua und wegen dem Halten seiner Gebote erlöst sein werden. Die Erlösung stützt sich auf den gehorsamen Glauben. Eine Person kann nicht einfach sagen, ja, ich glaube an Yahshua. Sie kann den richtigen Namen des Herrn nennen, aber sie gehorcht ihm nicht. Es kann sein, dass die Person zur Kehila irgendwo auf der Welt geht, den Schabbat und die Festtage hält, oder wenn es um einen Mann sich handelt, der den Bund mit Abraham hat und so weiter. Aber er oder sie ist ein Lügner. Also, sie gehören nicht zum Rest. Der Rest ist gehorsam. Mehr noch, jeder von uns und jene, die das Audio hören, wissen, ob wir zum Rest gehören. Jeder weiß es. Wenn noch aus dem Mund Lüge rauskommt, dann dient ihr noch Hasatan und nicht Yahshua. Dieses Thema ist sehr anspruchsvoll. Also, ich habe gesagt, dass die einzige Wahrheit ist Yahshua und seine Tora. Elohim erwählte die Wahrheit als seinen Stempel aus. Er spricht Wahrheit. Jeder, der Lügen verbreitet, gehört dem Teufel. Also, wenn Elohim die Wahrhaftigkeit als seinen Stempel ausgewählt hat, ist die Lüge das Gegenteil und man sollte die Lüge nicht dulden. Alle Sünden stürzen sich auf die Lüge und als Konsequenz spricht man nicht die Wahrheit. Das heißt nicht nur, wenn jemand zu spät zum Ministerium kommt und erfindet verschiedene Ausreden, sondern auch, wenn man nicht gerecht zu den anderen ist. Man soll nicht nur die Tora lernen, sondern man soll die Tora auf sein tägliches Leben anwenden. Das ist das Gebot Hashem Yahweh. Entfernt euch von der Heuchelei, von der Lüge und Falschheit. Wenn es rauskommt, bedeutet es, dass ihr nicht echt seid. Als Folge gehört ihr nicht zum Rest. Der ist nur Israel, aber das Israel, was nicht lügt und was die Wahrheit liebt. Und die Wahrheit ist Yahshua. Wir gehen zum Exodus Shemot 23, Vers 7. Ihr könnt fragen, Roy, Pastor, warum dieses Thema? Ach, Javier, Sie sprechen von der Wahrheit. Ich habe schon alle meine Sünden bekannt. Wirklich? Ist es die Wahrheit? Wir müssen immer die Wahrheit sprechen. Also, Shemot 23, Vers 7. Halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und der im Recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht Recht haben. Baruch Hashem, Yahweh Zebaot. Von dem Wort der Lüge sollst du dich entfernen, und ihr sollt nicht den Unschuldigen töten. Hier wird nicht nur von jemanden körperliche Toten gesprochen, sondern von Ruf einer Person, ihr gutes Ansehen töten. Zwischen den Geschwistern in Yahshua wäre es noch schlimmer. Wenn ein Schwester oder ein Bruder von einer anderen Schwester bzw. Bruder Intrigen, Lügen erzählt, vor allem wenn alles eine Erfindung ist, diese Schwester, dieser Bruder töte die Person. Ich sage es nicht selbst. Yahshua sagt es. Wir haben es in einem anderen Thema behandelt. Auch derjenige, der zu seinem Bruder sagt, du, Dummkopf, der tötet ihn. Das sagt der König der Herrlichkeit. Je mehr man die Tora lernt, mehr betet, mehr fastet, desto mehr liebt man die Heiligkeit und man hat Ehrfurcht vor Gott. Und wer Gott fürchtet, will nicht mehr sündigen. Man versteht wirklich die Größe Elohims, den großen Gott, der unser Gott ist. Also, wenn jemand von uns über seine Geschwister schlecht spricht, können wir ihren Ruf, ihr gutes Ansehen zerstören durch diese Lügen. Ein solches Gerede wird vom Herrn verabscheut. Man bringt das Gift heraus. Man ist ein Lügner und wird nicht erlöst. Man gehört nicht zum Rest Israels. Und wenn die Posaune, der Schofar, ertönt und der Ewige sein Volk beschützen wird, ist diese Person ohne Schutz. Sie war ein Lügner, Betrüger, Nörgler und so weiter. Gottes Wort sagt, entferne dich von der Lüge. Also, entfernt euch von der Lüge, damit ihr nicht ins Verderben kommt. Schließe dich zu den Kadoshin an, zu den Heiligen. Yahshua ist die Wahrheit. Wenn er im Millennium in Jerusalem herrscht, wird Jerusalem die Stadt der Wahrheit genannt werden. Zurzeit ist es unmöglich, die Stadt so zu nennen, da viele Juden nicht die Gebote, die Mitzvot Hashems halten. Das tut mir innerlich weh, es zu sagen. Es gibt auch viele Goyim, Heiden in der Stadt. Wir gehen zu Sacharja 8, Vers 3. Gelobt sei Yahshua Mashiach. Gottes Wort sagt, so spricht der Herr, ich kehre wieder auf den Zion und will zu Jerusalem wohnen, dass Jerusalem eine Stadt der Treue heißen soll und der Berg des Herrn Zebaoth in heiliger Berg. Wenn Jerusalem zurzeit nicht als die Stadt der Wahrheit zu bezeichnen ist, wie ist es mir der Welt? Fast die ganze Welt feiert heidnische, teuflische Festtage. Wie kann man die anderen Städte nennen? Ich habe schon gelernt, was im Tanach, also in der Bibel steht, dass die Erde ihr Einwohner ausspucken will. Unglaublich! Wenn Yahshua kommt, wird keine Lüge mehr da sein. Bitte, pass gut auf, was ich sagen werde. Wenn jeder Ben Israel ein Teil des Rechts sein möchte und er von Zorn Gott entkommen will, soll er den Schabbat halten und alle Bünde halten. Das ist der Pass. Die Männer sollten den Bund Abrahams halten, die Brit Mila, und jeder soll nur die Wahrheit sagen. Wenn Yahshua kommt, werden alle nur die Wahrheit aussprechen. Weh, der das nicht macht. Er wird von Ewigen sofort vernichtet. Bitte, hör gut zu, was ich euch mitteilen will. Wir alle wollen gesegnet sein. Segen in der Seele, im Geist und im Körper. Die Zeit wird schlimmer und schlimmer und wir brauchen Gesundheit, Arbeit, Geld, Sicherheit vor alle Verbrechen, nicht nur von unseren Feinden entdeckt zu werden, sondern die ganze Sicherheit von Yahshua Mashiach. Wir müssen mit Yahshua Mashiachs Talit umwickelt sein und von seinen Malachin, Engel, beschützt sein. Seine Malachin sollten uns unsere Häuser, unsere Geschäfte und das Haus der Gemeinde beschützen. Alles muss durch Yahshua Hamashiach Hände bewahrt sein. Wir erwarten, wir im Schutz zu sein, wenn wir weiter lügen. Die Lüge gehört Hasatan. Der ist der Vater der Lüge. Also, wir müssen immer die Wahrheit sprechen. Jeder, der die Wahrheit spricht, wird vom Yahshua Hamashiach gebraucht, damit er seine Torah weltweit verkündigt. Ein Lügner, ein Unbeschnittener vom Herz und Fleisch, darf die Torah nicht verkündigen. Wenn wir jemanden aussenden, um das Wort Gottes zu verkündigen, schicken wir nicht irgendwelche Person. Ich musste monatelange fasten und beten, damit mir der ewige Gott mir sagt, wen ich nach Mexico City schicken dürfte. Der ewige Gott sagte mir, ich soll den Ach Hugo, den Ach Nazario und den Ach Donato für die Herrlichkeit Gottes schicken. Es ist besser, dass diese Achim, Geschwister, und wir in Heiligkeit bleiben und nicht sündigen. Habt ihr gehört? Halleluja! Also, diejenigen, die nicht die Wahrheit lehren, lehren Kabbalah. Sie werden keinen Erfolg haben, da die Kabbalah eine Lüge ist. Vor kurzem kam ein Kabbalist zu meiner Praxis. Er sagte mir, als ich in die Praxis reingekommen bin, fühlte ich mich im Shalom, Frieden. Ich habe ihm gesagt, Mund zu, Heuchler, und setz dich hier hin. Ich werde dir was sagen. Du bist ein Spion. Du klatschst unaufhörlich Informationen hin und her. Und du glaubst an die Reinkarnation. Das ist eine Lüge Satans. Er antwortete, Sie verwechseln die Sachen. Wir glauben an die Seelenwanderung. Ich bemerkte, nein, das existiert nicht. Du meinst Dämonenwanderung. Die Dämonen haben die Fähigkeit, von einem Körper zu den anderen zu wandern, nicht die Seelen. Die Seelen gehören dem ewigen Gott, Elohim. Entweder geht eine Seele zum Himmel oder zur Hölle. Die Frage ist, wie kann man einen Lügner mit der Wahrheit konfrontieren? Der Ruach HaKodesh sagt uns, dass vor uns ein Lügner steht. Wir müssen ihn konfrontieren und ihm sagen, dass er ein Lügner ist. Andernfalls verwickelt man sich in das Spiel Satans. Die Reinkarnation existiert nicht. Der ewige Yahshua, geheiligt sei sein Name, sucht Männer, die die Wahrheit sagen, die Wahrheit der Tora. Männer, die die Tora täglich leben und nicht nur von ihr sprechen. Viele Kehilots, Gemeinden, die die Kabbala praktizieren, sind am Ende gespalten, unaufgelöst. Das tut mir leid. Es gibt Flüche. Wenn man lügt, die Lüge setzt sich dann durch. Der ewige Elohim ruft seine Kinder aus allen Orten der Welt und sie müssen die Wahrheit täglich leben. Man sollte nicht das heilige Kadosh mit dem praktischen Alltag verbinden. Also, die Herrlichkeit eines Werkes ist die Herrlichkeit Jeshuas. Das Werk bleibt und gibt seine Früchte. Falls ihr noch keine Früchte getragen habt, lade ich euch ein, dass ihr die Wahrheit sprecht und sie im Alltag praktiziert. Die Wahrheit ist Jeshua. Wenn man nur die Wahrheit spricht, ist man Israel. Baruch Hashem, Yahweh. Wenn ihr den Shabbat haltet, Baruch Hashem, ihr haltet die Festtage, Moadim und die Bünde, Baruch Hashem. Aber wenn ihr noch lügt, gehört ihr nicht dem Rest Israel an. Lüge euch nicht selbst an. Man soll nur die Wahrheit sprechen. Wenn jemand sich bewusst entschieden hat, die Lüge von seinem Leben zu entfernen, fallen die Ketten des Teufels runter. Man wird frei. Man ist nicht mehr zornig, verbittert, neurotisch, da man die Wahrheit spricht. Meine Lieben, Achim, Ahayot, es ist einfach nur die Wahrheit zu sagen. Die Person, die immer wahre Worte sagt, hat keine Probleme. Sie tratscht nicht. Sie verursacht keine Spaltung zwischen den Gemeindemitgliedern. Also, ich bitte euch, den ganzen Kehila und alle, die dieses Audio hören, entfernt euch alle von der Lüge. Und zwar heute. Morgen könnte es zu spät sein. Nur so kann man zum Rest gehören. Die Bibel sagt, man muss die Wahrheit sprechen. Das Millennium ist zu nah und der ewige Elohim bereitet das Fundament vor, sozusagen. Er ermahnt seine Kinder, damit sie nur die Wahrheit aussprechen. Wir müssen die Wahrheit mit anderen Inhalten verbinden. Wenn wir den Mund aufmachen, andere mit der Wahrheit anstecken, gelobt sei Yahshua HaMashiach. Wir müssen auch die anderen mit der Heiligkeit anstecken, damit sie dem Herrn mit Freude ehren. Man soll mit der Korruption und deren Lügen aufhören. Man soll keine Heuchler mehr sein, nur die Wahrheit verkündigen. Der ewige Herr bereitet den Boden für das Millennium vor. Und nur dann wird Jerusalem die Stadt der Wahrheit genannt werden. Halleluja! Halleluja! Also, Jeshuas Kinder sprechen immer die Wahrheit. prägt es euch alle, ach, Achot, Brüder, Schwester, ein. Es kann sein, dass ihr dieses Thema für unwichtig haltet. Ich empfehle euch, das Thema ernst zu nehmen. Das Thema ist über die Wahrheit, da wir wahre Worte aussprechen. Die Psalmen, die vom Ruach HaKodesh inspiriert wurden, ermuntern uns zur reinen Wahrheit. Der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, sagt uns, sprecht nur die Wahrheit. Ich hoffe, dass ihr bei dem Schabbat-Abendessen nicht anfängt, Lügen zu verbreiten und in die Falle des Hasatans reinstürzt. Oder es kann sein, dass du noch in seiner Falle noch nicht entronnen bist. Heute muss es das Ende haben. Heute. Der Ruach HaKodesh wird uns sagen, sprecht nur die Wahrheit. Wir müssen mit unseren Handlungen mit der Wahrheit übereinstimmen. Dieses Thema hängt mit anderen Themen zusammen, die auf dieser Lehre aufbauen werden. Wir können den Segen Hashem Yahweh im Geist, Seele und Körper erhalten. Amen. Weltweit werden Betriebe geschlossen und viele erhalten eine Kündigung oder verlieren ihre Stellen. Wir müssen nicht verhungern. Wir müssen nur die Wahrheit aussprechen. Eine Person, die je zornig, neurotisch, verbittert ist, beziehungsweise scheinheilig und lügnerisch, jene spricht nicht die Wahrheit. Wir gehen zum Psalm 15. Halleluja! Gesegnet sei Yahshua HaMashiach. Also, Gottes Wort sagt, dass die Stadt von Jerusalem die Stadt der Wahrheit genannt wird. Also, wie können die Lügner dort wohnen oder mit Yahshua regieren? Nur diejenigen, die Wahrheit sprechen, werden das machen. Man muss ganz aus den Reichen von Rom, Griechenland und Ägypten herausgehen. Ihr müsst alles verlassen. Und bitte, ihr sollt verstehen die Art von Elohim, vom Gott, den wir hier lieben und von welchem Elohim wir hier sprechen. Wir lieben den einzigen, wahren und lebendigen Gott Israels. Ihr sollt verstehen, wen wir hier preisen und dienen. Also, ihr könnt nicht eure Hände hochheben, preisen, tanzen und noch Lügner sein. Ihr dürft das nicht. Ihr sollt nicht. Ich empfehle es euch nicht. Alle denken, dass sie im Millennium mit Yahshua regieren werden. Das denkt die Sekte X und alle Religionen. Alle behaupten, dass sie regieren werden. Aber wie können sie regieren, wenn sie lügen? Nicht einmal halten sie den Schabbat. Sie halten den Rishon, den Sonntag. Und das ist ein falscher Tag, Gott zu ehren. Natürlich, man kann jeden Tag Gott ehren. Aber der Ewige ordnete an, dass man den Schabbat hält und basta. Halleluja. Wir gehen zum Psalm 15. Gottes Wort sagt, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Wer untadelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet, vom Herzen und wer mit seiner Zunge nicht verleumdet? Wer seinem Nachbar nicht schmäht, wer die Verworfenen für nicht achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke wieder den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmer mehr banken. Bitte, hör gut zu. Im Pasuk Vers 1 steht, Yahshua, wer darf in deinem Zelt weilen, wer untadelig lebt und tut, was recht ist und die Wahrheit redet vom Herzen. Also, wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, und so ehrt er jeden, der Yahshua fürchtet. Vers 5, Pasuk 5, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke an, die Bestechung ist abscheulich. Wenn ich über das Thema Geschäfte, rede und wie Personen in der Wirtschaft damit umgehen, werdet ihr vom Stuhl fallen. Bruder, Schwester, nicht weil ihr unecht, schlechter oder unmoralisch seid, aber wenn ihr so seid, tut Buße und kehre zur Wahrheit zurück. Nur Jeschua ist die Wahrheit. Die Mehrheit der Geschäfte sind betrügerisch. Fast 100% der Geschäfte sind betrügerisch. Wenn ich über dieses Thema lehre, werdet ihr mir Recht geben. Ich wiederhole, wenn ihr solche Geschäfte treibt, seid ihr keine Geschwister. Ihr müsst neu geboren werden. Tut Buße und entfernt euch von den Sünden. Sprecht immer die Wahrheit. In dem letzten Teil des Psalms 15 sagt er, wer das tut, wird nimmer mehr wanken. Halleluja. Bitte, hör gut zu, was ich sagen werde. Die ganze Welt, stellt euch die ganze Erde vor. Die Wassermenge, die es gibt, die Erdplatten, alle Tiere, Flüsse, Berge, Gebirge, Vulkane, alles. Die ganze Erde wurde durch das Wort Elohims Gottes gemacht. Und er spricht die Wahrheit. Also, die Erde, die Galaxien, alles wurde durch den Ruach HaKodesh, dem Heiligen Geist, erschaffen. Durch Gottes Geist wurde alles gemacht. Das sagt die Bibel. Jeschua ist perfekt, völlig Wahrhaftigkeit. Derjenige, der sagt, Bene Israel zu sein, aber keine Wahrheit spricht, ist er ganz gegen den Schöpfer. Die Frage ist, wer darf gegen den Schöpfer sein? Niemand. Und wer gegen den Schöpfer ist, wird in die Hölle mit allen Qualen geworfen. Ihr müsst verstehen, was ich euch lehre. Jeschua ist der Schöpfer der ganzen Welt, des Universums und des Unendlichen. Alles wurde durch sein Ruach HaKodesh, durch seinen Heiligen Geist gemacht. Er ist die absolute Wahrheit. Es gibt kein Millimeter Lüge in ihm. Er ist die absolute Wahrheit. Also, wer lügt, ist gegen Elohim, gegen den Schöpfer. Das Thema von heute ist von größer Wichtigkeit. Trotz seiner Kürze, falls ihr euch daran gewöhnt habt zu lügen, heute sollt ihr aufhören mit allen Lügen und nur ehrlich und aufrichtig sein. Wir werden durch Jeschuas Gnade erlöst. Wir werden durch sein kostbares Blut, das er am Kreuz vom Golgotha vergoss, erlöst. Ich habe gelernt, dass es ein gehorsamer Glaube sein soll. Wir haben gelernt, dass Glaube im Hebräisch Emunah heißt und bedeutet Glauben, Vertrauen und Gehorchen. Also, wenn wir glauben, vertrauen und gehorchen, dann lügen wir nicht mehr. Ich bin sicher, dass der Ruach HaKodesh heute runterfallen wird. Er wird runterfallen. Gesegnet sei sein Name. Heute wird er uns überführen und zurechtweisen. Er wird Lüge offenbaren. Falls ihr noch lügt, hört auf damit. Und auch, wenn ihr Israeliten seid, werdet ihr nicht erlöst. Der Rest Israels spricht keine Lügen. Halleluja, Halleluja. Alle Sünden haben mit der Lüge zu tun, da die Lüge Hasatan gehört, der Adon tadelt ihn in dem Beschem Gadol von Yahshua HaMashiach. Ich werde einige Sünden nennen. Der Raub, der Ehebruch, der Zyniker, der ein Doppelleben führt. Ich werde ein Beispiel nennen. Eine Frau kommt hierher, trägt einen langen Rock, aber draußen trägt sie Hosen. Sie ist eine Lügnerin, verlogen. Sie ist gegen den Schöpfer. Derjenige, der hier herkommt, viel betet und so weiter, aber draußen lügt und einen schlechten Lebenswandel führt und so weiter, er gehört nicht zum Rest Israels. Er wird nicht erlöst. Er wird in die Hölle enden. Er führt ein sündiges Leben. Er tut, als ob er einen Wohlstand hätte. Aber die Realität ist, dass er verschuldet, bis zum Gehen nicht mehr ist. Er ist ein Lügner. Sein Leben ist eine Lüge. Lüge ist eine Tracht, die er trägt. Das Auto, das er fährt, wer er ist auch eine Lüge. Merkt ihr es? Die Sache ist ernst. Es ist noch schlimmer, als ihr euch vorstellen könnt. Der Zynismus, sozusagen, man sagt, ich komme zur Kehila, zur Gemeinde. Ich bin sehr kadosch, sehr heilig. Aber er oder sie weiß, dass er oder sie zynisch ist. Und diese Person lügt und sie ist in den Krallen Hasatans. Er gehört nicht zum Rest und wird nicht erlöst. Schrecklich. Für die Erlösung der Seele ist die Heiligkeit unerlässlich. Die Kedusha, die Heiligkeit ist notwendig. Die Heiligkeit geht mit der Wahrheit Hand in Hand. Niemand kann sagen, dass er ein Kadosh, heilig ist und gleichzeitig ein Zyniker, Heuchler, Mogler oder Betrüger ist. Nein, es ist unmöglich, auch wenn er Israelit ist. Ich habe viele Jehudi, Juden von Haus Juda kennengelernt und viele sind Lügner. Ich habe auch viele vom Haus Israels kennengelernt und sie sind auch Lügner und sind nicht biblisch erlöst, auch wenn sie glauben, dass Joshua der Messias ist. Leider folgen sie ihm nicht. Also, so oder so werden alle diese Leute in die Hölle brennen. Im Tanach, in der Bibel, gibt es Beispiele von Jehudi, die in die Hölle gegangen sind. Auch wenn das Thema kurz ist, möchte ich, dass viele, die das Audio hören, Buße tun. Ich habe gebetet und gefastet, damit der Ruach HaKodesh, der Heilige Geist, heute hier fällt und durch seine gesegnete Shechina präsent ist. Und das Audio wird auch gesalbt. Wir machen mit dem Audio kein Geschäft und wir dienen nicht unserem eigenen Willen. Sei der Herr, der unser Herzen und vor allem, die das Audio hören, berührt, damit wir uns von der Lüge entfernen. Wenn ihr immer die Wahrheit aussprecht, wenn euer Leben wahrhaftig ist und euer Lebenswandel echt ist, wenn ihr nicht zynisch seid und eure Geschäfte transparent macht, dann seid ihr in der Wahrheit. Ihr seid Bene Israel, Söhne Israels und ein Teil des Rests. Und als Konsequenz, ihr seid erlöst. Wie gesagt, das ist ein kurzes Thema, aber mit viel Gewicht. Also, denkt daran, dass der Schöpfer des Himmels, der Erde und des Universums die absolute Wahrheit ist. In Yahshua HaMashiach, Elohim, gibt es keine Lüge. Also, die einzigen, die mit Elohim regieren werden, sind alle, die an der Wahrheit festhalten. Bitte, schließt die Augen. Diese Art von Themen sind gut, da sie aus der Tora sind und sie die Person ermuntert, damit sie ein heiliges Leben führt. Mit geschlossenen Augen lasst zu, dass der Ruach HaKodesh euch lehrt. Ist es nicht wahr, dass du ein Lügner bist, dass es noch ein Teil von Lügen in deinem Leben gibt? Oder vielleicht lügst du viel? Ja, natürlich. Heute müsst ihr die Lüge entsagen. Heute hat die Lüge keinen Platz in Elohims Reich. Der Lügner hat keinen Teil an der Erlösung Yahshua, HaMashiach. Dieses Thema wird aufgenommen. Aber das Wichtigste ist, dass du im Himmel aufgenommen wirst. Im Psalm 50, Vers 21 steht, das tust du und ich schweige. Du meinst, ich sei so wie du, aber ich will dich zurechtweisen und es dir vor Augen stellen. Jede Lüge, jeder Zynismus, jeder Fehltritt wird der Herr dir eines Tages zeigen. Natürlich, wenn du dein Leben nicht mehr so weiterführst und Buße tust, dann vergibt er. Erst vor kurzem kam jemand in meine Praxis und bot mir verschiedene Produkte an. Jene Produkte haben einen festgesetzten Preis. Ich kenne die Preise, da ich als Arzt oft kaufe. Die Person wollte 500% Gewinn machen. Ich sagte dem Mann, Sie sind ein Lügner, Heuchler, ein Zyniker, ein Dieb. Er sollte gesteinigt werden. Das sagt die Tora. Aber wir leben wirklich durch Jahuas Gnade, Jahuas Rahamin. Als Arzt, was muss ich machen? Gerecht sein und nicht mehr kassieren, als was gerecht ist. Merkt ihr, dass der Lügner kein Teil im Himmel hat? Du bist ein von ihnen. Und heute hat das ein Ende. Heute, nicht morgen. Wenn der König der Herrlichkeit kommt, wird Jerusalem Stadt der Wahrheit genannt sein. Der Rest Israels, der keine Lüge ausspricht und der sich von jeder Lüge und Sünde entfernt, der die Lüge verabscheut und nur die Wahrheit spricht, wird mit Yahshua HaMashiach herrschen. Weltweit sind wir zu wenig. Die Absicht des Ewigen durch diese Kehila, durch diese Gemeinde ist, dass die Mehrheit erlöst wird. Und auch jeder, die dieses Audio hört, es sei der Heilige Geist, der Ruach HaKodesh, der uns lehrt, korrigiert und unterweist, damit wir keine Lügner, Zyniker, Heuchler, Diebe und Schwindler mehr sind. Falls ihr beleidigt seid und ihr das Audio ausmacht, das ist euer Problem. Irgendwann wird der Ewige euch über euer Benehmen richten. Ihr werdet mit euren Sünden konfrontiert werden. Ihr müsst verstehen, dass von den 100% eures Lebens vielleicht 90%, 60%, 40% oder 10% eures Lebens gelogen habt. Ich weiß es nicht. Aber auch wenn es nur 1% eures Lebens wäre, werdet ihr nicht erlöst. Ihr müsst die Wahrheit sagen. Ihr müsst immer die Wahrheit sprechen. Lügt ihr euch nicht selbst an. Glaubt nicht, weil ihr zum Schabbat kommt, die Festtage hält und für die Sukkah Geld investiert habt oder für irgendwelche Sachen euch engagiert habt, erlöst werdet. Wenn ihr weiter lügt, werdet ihr nur Goyim, Heiden. Yahshua erlaubte es, dass ihr für die Sukkah kooperiert. Halleluja! Der Herr greift auf alles zurück. Trotzdem solltet ihr mit der Sünde konfrontiert sein. Also, Yahshua HaMashiach ist die Wahrheit. Wir werden ein Versprechen aussprechen, dass wir nur Wahrheit sprechen. Ihr werdet sehen, wie die Ketten fallen. Bitte, macht die Augen auf. Ein Prophet wird gerufen, um die Gemeindemitglieder zu warnen. Jetzt werdet ihr erbaut. Ihr seid auferbaut, da ihr die Lügen abgelegt habt. Halleluja! Halleluja! Danach wird der Trost des Ruach HaKodesh, des Heiligen Geistes kommen. Ihr werdet die Herrlichkeit Elohim sehen. Baruch Hashem, Yahweh Tzevaot. Schreckliche Sachen werden auf die Erde erscheinen. Es gibt viele Nachrichten, die nicht veröffentlicht werden. Es gibt Gewalttaten, die nicht zur Staatsanwaltschaft gebracht werden. Es passiert viele schreckliche Sachen, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Als Arzt erlebe ich viele solche Fälle. Manchmal kommt jemand zur Praxis mit einem Ohr in der Hand und schreit, bitte, bitte, Herr Doktor, tun Sie etwas, damit mein Bruder sein Ohr nicht verliert. In der Unfallstation habe ich gesehen, wie jemand ein Bein oder Arm verliert hat. Wenn man solche Vorfälle erlebt, bekommt man Gottesfurcht. Manchmal ist es sehr traurig, wenn man nicht helfen kann, da ich das Ohr oder das Bein nicht mehr annehmen konnte. Wenn man diese Sachen erlebt, formt Yahshua uns, damit wir einen starken Charakter erhalten und Gott fürchten. Elohim möchte, dass wir keine verbitterten Charakter haben. Wenn alle, die gelitten haben, in den Himmel kämen, wäre schön. Aber sie leiden und trotzdem gehen sie zur Höhle. Ach, Achot, Bruder, Schwester, wenn man viel Leid erlebt oder gesehen hat, wie soll man die Wahrheit nicht sprechen? Versteht ihr? Wenn man so viele schreckliche Sachen erlebt hat, gewöhnt man sich an die Wahrheit zu sprechen. Es gibt keinen Platz für die Lüge. Man sieht zerstörte Familien, physisch, moralisch. Ich rede nicht von geistlicher Zerstörung. Das ist etwas anderes. Auch die dämonische Befreiung ist jetzt mal beiseite gestellt. Also, wenn man leidende Familien sieht, gewöhnt man sich daran. Man bekommt kein Trauma mehr. Man bekommt einen ausdauernden Charakter. Und nur mit der Wahrheit sprechen zu müssen. Man fürchtet den Elohim von Israel. Halleluja. Es kann sein, dass ihr auch jemanden bei einem Autounfall geholfen habt oder bei irgendwelchen Unfall. Es ist schon lange her, dass man mir einen Jungen zur Praxis brachte. Er wurde von einer Klapperschlange gebissen. Als er zu mir kam, war er bewusstlos und sein Bein sehr schwarz. Das Bein war fast abgestorben oder verfault, damit er es versteht. Das Gift verursachte eine intravenöse Koagulation, Blutvergiftung, die verstreute wurde. Das Blut wird in allen Adern und Arterien koaguliert. Als der Junge zu sich kam, packte er meine Hand fest und sagte, bitte, bitte, Herr Arzt, retten Sie mich, bitte, retten, retten Sie mich. Er war 13 Jahre alt. Ich habe mit seiner Mutter und der ganzen Familie gesprochen, dass ich alles tun werde, um ihn zu retten. Und ich auf einen Wunder von Gott hoffte. So habe ich gesagt, da ich nicht Joshua und seine Tora kannte. Der Junge wurde in den OP gebracht. Dort habe ich viele Schnitte gemacht und Katheter verlegt, damit ich das Bein mit sterilen reinem Wasser reinigen konnte. Mein Menschenmögliches habe ich getan, um ihn zu retten. Leider starb der Junge. Sein Bein war sehr geschädigt und nicht nur es, sondern der ganze Körper. Alles in seinem Körper war fast tot. Das ganze Blut war vergiftet. Ich möchte euch den Schabbat nicht verderben, aber wenn man solche Sachen durchlebt, gewöhnt man sich daran, die Wahrheit zu verkündigen. Halleluja! Na klar, es gibt Ärzte, die nur Geschäfte machen wollen. Sie sagen, ja, ja, wir werden den Patienten operieren, Blutkonserven geben und so weiter. Die Realität ist, dass sie genau wissen, dass der Patient sowieso versterben wird. Vor kurzem brachte eine Familie einen sirotischen Mann. Er war völlig abgemagert, da er Alkoholiker war. Bevor ich ihn untersuchte, habe ich ihm das Wort des Ewigen gelehrt. Ich hoffe, dass das Samenkorn in guten Boden gefallen ist. Ich hätte gelogen, wenn ich der Familie gesagt hätte, ja, wir machen das und jenes, aber das wäre falsch gewesen. Ich wusste, dass der Mann kurz vor seinem Tod stand. Ich habe nicht gesagt, dass ich Gott bin. Nein, aber als Arzt wusste ich, dass der Mann körperlich sterben wird. Also habe ich der Familie gesagt, wenn es soweit ist, sollen Sie einen Arzt rufen, damit er den Todesfall bestätigt. Traurig, nicht wahr? Man nimmt so die Haltung ein, die Wahrheit immer zu sagen. Euch werde ich keine Lügen sagen, um ein paar Peso zu verdienen. Ich werde keine betrügerischen Geschäfte für großen Gewinn machen. Wenn ich über das Thema Geschäfte lehre, werdet ihr vom Stuhl fallen. Es gibt viel Betrug und Bestechung. Der Psalm 15 lädt uns ein zu einem Lebenswandel ohne Bestechung. Macht es nie. Alles muss transparent sein und der ewige Elohim wird euch segnen. Amen. In Jesaja 33, Verse 15 bis 16 steht, wer in Gerechtigkeit wandelt und redete, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nicht von Blutschuld hört und seine Augen zuhält, dass er nicht Arges sehe, der wird in der Höhe wohnen, und Felsen werden seine Feste und Schutz sein, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Also, wenn man alle diese Sachen erfahren hat, wie soll man nicht die Wahrheit sprechen? Ich binde alle Macht des Hasatan fest in dem beschämten Gadol von Yahshua HaMashiach. Bitte, steht auf, wir werden ein Glaubensgebet sprechen. Halleluja! Und ihr, die das Audio hört, sprecht auch das Gebet. Das wird ein Segen in eurem Leben sein. Glaub es. Abba Kadosh, sei du, der uns durch deinen gesegneten Heiligen Geist, Ruach HaKodesh, lehrst und leitest. Ich binde alle Hasatans Mächte, alle starken Männer, alle unreinen Geister, alle Arten, Sorten und Gattung fest. Ich binde sie in den Beschem Gadol von Yahshua HaMashiach und werfe sie hinaus in den Beschem Gadol von Yahshua HaMashiach. Wiederhole mit mir. Alle werden das Gebet wiederholen. Niemand wird schweigen. Bitte, Him, Geschwister, es ist wichtig, dass es ihr macht, da wir uns in der 70. Woche befinden. Wiederhole mit mir. Ewiger Vater, gewiss habe ich mich daran gewöhnt, Lügen zu sagen. Ich bereue heute diese Sünde. Ich werde nur die Wahrheit sprechen, da du die Wahrheit bist. Absolut Wahrheit. Alles wurde durch deinen gesegneten Ruach HaKodesh, Heiliger Geist, gemacht. Du bist absolute Wahrheit. Und ich habe heute gelernt, dass ich die Lüge verabscheuen muss und sie aus meinem Leben entferne. Ich habe euch gelernt, dass der Rest nur aus Israel besteht. Jener Rest Israels, der keine Lügen spricht, der wird erlöst. Ich habe auch gelernt, dass Jerusalem Stadt der Wahrheit genannt wird. Also, gesegnete Yahshua HaMashiach, ich möchte in das Millennium mit dir aus Jerusalem herrschen. Heute sage ich die Wahrheit ja. Ich verabscheue die Lüge und entferne sie von mir. Ich entferne mich von übler Nachrede. Ich entferne mich vom Klatsch. Alles, was ich machen werde, werde ich total transparent und sauber machen. Ich liebe dich, gesegnete Yahshua HaMashiach. Du bist die Wahrheit. Ich erkläre den Sieg in meinem Leben. Heute entsage ich Hasatan und seinen Engel und seinen Anhänger. Sie sprechen nur Lügen. Ich werde von heute an nur die Wahrheit sprechen. Aus meinem Mund wird nur die Wahrheit fließen. In den Beschem Gadol von Yahshua HaMashiach. Amen, ve Amen. Halleluja, Halleluja. Tu es, meine Lieben, verherrlicht ihn. Verherrlicht ihn, da er lebt. Er lebt. Yahshua HaMashiach lebt. Amen.